Der Arzt verschrieb Vera Smith ein Blutdruckmittel namens Hydrodioral. Es senkte ihren Blutdruck nicht viel, keinen Pfifferling wert, schrieb sie gerne in ihren Briefen, bewirkte aber, dass sie sich elend und schwach fühlte. Sie musste sich setzen und ausruhen, wenn sie den Fußboden gesaugt hatte. Wenn sie die Treppe hinaufging, musste sie oben stehen bleiben und hecheln wie ein Schoßhündchen an einem heißen Augustnachmittag. Wenn Johnny ihr nicht gesagt hätte, dass es zu ihrem Besten wäre, hätte sie die Tabletten sofort aus dem Fenster geworfen. Der Arzt verschrieb ihr ein anderes Mittel, das ihr Herz so rasend schnell schlagen ließ, dass sie aufhörte, es zu nehmen. »Wir können nur auf diese Weise das richtige Medikament finden«, sagte der Doktor. »Wir werden sie schon hinbekommen, Vera, keine Sorge.« »Ich mache mir keine Sorgen«, sagte Vera, »ich vertraue auf Gott, den Herrn.« »Ja, selbstverständlich, das sollten Sie auch.« Ende Juni hatte sich der Arzt auf eine Kombination von Hydrodioral und einem anderen Mittel namens Aldomet festgelegt. Dicke, gelbe, teure Tabletten, scheußliche Dinger. Als sie anfing, beide Tabletten zusammenzunehmen, schien es, als müsste sie alle 15 Minuten Wasser lassen. Sie hatte Kopfschmerzen, sie hatte Herzrhythmusstörungen. Der Arzt sagte, ihr Blutdruck läge wieder im normalen Bereich, aber sie glaubte ihm nicht. Wozu taugten Ärzte überhaupt? Man musste nur einmal mit ansehen, was sie mit ihrem Johnny machten, schnitten ihn auf wie der Metzger sein Fleisch, schon 3 Operationen, er sah wie ein Monster aus, Nähte überall an Armen, Beinen und im Nacken, und er konnte immer noch nicht ohne Krücken gehen, wie die alte Mrs. Sylvester sie benutzt hatte. Wenn ihr Blutdruck normal war, warum fühlte sie sich dann ständig so ausgelaugt? »Du musst deinem Körper Zeit lassen, sich an die Medikamente zu gewöhnen«, sagte Johnny. Es war der erste Samstag im Juli und seine Eltern waren übers Wochenende gekommen. Johnny war gerade von der Hydrotherapie zurückgekommen und sah blass und mitgenommen aus. In jeder Hand hielt er eine kleine Bleikugel und während sie sich unterhielten, hob er sie ständig und ließ sie wieder in den Schoß sinken, spannte und dehnte die Ellbogen und baute Bizeps und Trizeps wieder auf. Die heilenden Narben, die wie Säbelwunden über Ellbogen und Unterarme verliefen, dehnten sich und zogen sich zusammen. »Du musst auf Gott vertrauen, Johnny«, sagte Vera. »Dieser Unsinn ist völlig unnötig. Vertrau auf Gott, dann wird er dich heilen.« »Vera«, begann Herb, »komm mir nicht mit deinem Vera. Das hier ist Unsinn. Steht nicht in der Bibel geschrieben, bitte und es wird dir gegeben werden, klopfe an und es wird dir aufgetan? Ich muss diese böse Medizin nicht einnehmen und mein Junge muss sich nicht von diesen Ärzten quälen lassen. Es ist falsch, es hilft nicht und es ist Sünde.« Johnny legte die Bleikugeln aufs Bett, seine Armmuskeln zitterten, ihm war speiübel, er war erschöpft und plötzlich wütend auf seine Mutter. »Der Herr hilft denen, die sich selbst helfen«, sagte er. »Du willst nicht den Christengott, Mom, du möchtest einen Djinn haben, der aus einer Flasche steigt und dir 3 Wünsche erfüllt.« »Johnny, stimmt doch!« »Diese Idee haben dir die Ärzte in den Kopf gesetzt, alle diese verrückten Ideen!« Ihre Lippen zitterten, die Augen waren weit aufgerissen, aber ohne Tränen. »Gott hat dich aus diesem Koma erweckt, damit du seinen Willen ausführen sollst, John. Die anderen, die versuchen nur, mich wieder auf die Beine zu bringen, damit ich Gottes Willen nicht für den Rest meines Lebens im Rollstuhl ausführen muss.« »Streiten wir uns nicht«, sagte Herb. »Familien sollten nicht streiten.« Und Hurrikane sollten nicht toben, tun es aber doch jedes Jahr, und er konnte nichts tun, um dies abzuwenden, es hatte so kommen müssen. »Wenn du Gott vertraust, Johnny«, begann Vera, ohne auf Herb zu achten, »ich vertraue auf gar nichts mehr.« »Tut mir leid, dich das sagen zu hören«, sagte sie, ihre Stimme war spitz und distanziert. »Die Agenten Satans sind überall. Sie werden versuchen, dich von deinem Schicksal abzulenken. Mir scheint, dass es ihnen schon recht gut gelungen ist.« »Du musst so etwas wie eine Sache der Ewigkeit daraus machen, nicht? Ich will dir sagen, was es war. Es war ein dummer Unfall. Ein paar Bengels haben die Sau rausgelassen und ich wurde zu Hackfleisch. Weißt du, was ich möchte, Mom? Ich möchte hier raus. Das ist alles, was ich möchte. Und ich möchte, dass du weiter deine Medizin nimmst und versuchst, wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Das möchte ich. Ich gehe. Sie stand auf. Ihr Gesicht war sehr blass und verbissen. Ich werde für dich beten, Johnny. Er sah sie hilflos, frustriert und unglücklich an. Sein Zorn war verflogen. Er hatte ihn an ihr ausgelassen. »Nimm deine Medizin weiter«, sagte er. »Ich werde beten, dass du das Licht siehst.« Sie verließ das Zimmer, ihr Gesicht war verkniffen und grimmig wie Granit. Johnny sah seinen Vater hilflos an. »Ach, John, ich wünschte, du hättest das nicht getan«, sagte Herb. »Ich bin müde. Das ist nicht gut für mein Urteilsvermögen und für mein Temperament.« »Ja«, sagte Herb. Er schien noch etwas sagen zu wollen, tat es aber nicht. »Hat sie immer noch vor, nach Kalifornien zu gehen, um an diesem fliegende Untertassensymposium oder was immer es ist teilzunehmen?« »Ja, aber sie könnte es sich noch anders überlegen. Das weiß man bei ihr von einem Tag auf den anderen nicht so genau. Und bis dahin ist noch ein Monat Zeit.« »Du solltest etwas tun.« »Ja, was denn? Sie einweisen lassen?« Johnny schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, aber vielleicht solltest du einmal ernsthaft darüber nachdenken, statt immer so zu tun, als käme das überhaupt nicht in Frage. Sie ist krank, das musst du doch sehen.« Herb sagte laut, »Sie war völlig in Ordnung, bevor du...« Johnny zuckte zusammen, als wäre er geschlagen worden. »Hör zu, Johnny, tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint.« »Okay, Dad.« »Nein, wirklich nicht.« Herbs Gesicht war eine Maske des Elends. »Hör mal, ich sollte ihr jetzt nachgehen. Wahrscheinlich zieht sie predigend durch die Flure.« »Okay.« »Versuch das alles zu vergessen, Johnny, und konzentrier dich darauf, wieder gesund zu werden. Sie liebt dich, und ich auch. Nimm es uns nicht übel.« »Nein, schon recht, Dad.« Herb küsste Johnny auf die Wange. »Dann werde ich ihr jetzt nachgehen.« »Tu das.« Herb ging. Als sie fort waren, stand Johnny auf und stolperte die drei Schritte vom Bett zum Sessel. Nicht viel, aber immerhin etwas. Ein Anfang. Er wünschte sich mehr, als sein Vater ahnen konnte, dass er der Mutter gegenüber nicht so grob gewesen wäre. Er wünschte es sich, weil eine merkwürdige Gewissheit in ihm wuchs, dass seine Mutter nicht mehr lange zu leben hatte. Vera hörte auf, ihre Medikamente zu nehmen. Herb redete mit ihr, dann flehte er, schließlich forderte er, es nützte nichts. Sie zeigte ihm die Briefe ihrer Brieffreunde in Jesus. Die meisten davon waren gekritzelt und voller Rechtschreibfehler, aber alle unterstützten ihren Standpunkt und versprachen, für sie zu beten. Einer stammte von einer Dame aus Rhode Island, die ebenfalls auf der Farm in Vermont gewesen war und dort auf das Ende der Welt gewartet hatte, gemeinsam mit ihrem Haustier, einem Spitz namens Otis. »Gott ist die beste Medizin«, hatte diese Dame geschrieben, »bitte Gott und du wirst geheilt werden. Nicht Ärzte, die sich die Macht von Gott anmaßen, es sind Ärzte, die den Krebs in diese böse Welt gebracht haben, durch ihr Herumspielen mit Teufelsmacht. Alle, die eine Operation hatten zum Beispiel, auch eine unbedeutende wie Mandeln raus, die bekommen früher oder später Krebs, das ist eine bewiesene Tatsache. Also bitte Gott, bete zu Gott, vereine deinen Willen mit seinem Willen und du wirst geheilt werden.« Herb sprach am Telefon mit Johnny, und am nächsten Tag rief Johnny seine Mutter an und entschuldigte sich, weil er so grob zu ihr gewesen war. Er bat sie, bitte wieder ihre Medikamente zu nehmen, seinetwillen. Vera akzeptierte seine Entschuldigung, weigerte sich aber, was die Medizin anbelangte. Wenn Gott sie brauchte, um auf Erden zu wandeln, dann würde er zusehen, dass sie auch weiterhin wandelte, und wenn Gott sie heimrief, dann würde sie ihm folgen, selbst wenn sie ein Fass voll Tabletten täglich nehmen würde. Es war eine vergebliche Unterhaltung, und Johnnys einzige Widerlegung war die, die Katholiken und Protestanten gleichermaßen seit 1800 Jahren ablehnten, dass Gott seinen Willen durch den Verstand des Menschen ebenso wie durch seine Seele geschehen ließ. »Mama«, sagte er, »hast du dir noch nicht überlegt, dass es Gottes Wille war, einen Arzt die Medikamente erfinden zu lassen, damit du länger leben kannst? Kannst du nicht einmal darüber nachdenken?« Eine große Entfernung war kein Medium für theologische Diskussionen. Sie legte auf. Am nächsten Tag kam Marie Michaud in Johnnys Zimmer, legte den Kopf auf sein Bett und weinte. »Aber«, sagte Johnny erschrocken und verwirrt, »was soll denn das, was ist denn?« »Mein Junge«, sagte sie immer noch weinend, »mein Mark, Sie haben ihn operiert und es kam genau so, wie Sie gesagt haben. Es geht ihm gut. Er wird wieder mit dem verletzten Auge sehen können, Gott sei Dank.« Sie umarmte Johnny und er umarmte sie auch, so gut er konnte. Als er ihre warmen Tränen auf der Wange spürte, dachte er, was immer mit ihm geschehen war, war nicht nur schlecht. Vielleicht sollten manche Dinge doch wiedergefunden, gesehen oder erzählt werden. Es war nicht einmal so weit hergeholt zu denken, dass Gott tatsächlich durch ihn wirkte, wenngleich seine eigene Vorstellung von Gott verschwommen und unklar war. Er hielt Marie im Arm und sagte ihr, wie sehr er sich freute. Er bat sie nicht zu vergessen, dass nicht er Mark operiert hatte und dass er sich kaum noch daran erinnern konnte, was er ihr gesagt hatte. Kurz darauf ging sie, wobei sie sich die Augen trocknete und ließ Johnny allein zum Nachdenken. Anfang August besuchte Dave Pelson Johnny. Der stellvertretende Rektor der Cleves Mills High School war ein kleiner, ordentlicher Mann mit dicker Brille, Haschpappis und einer bunten Sportjacke. Von allen Leuten, die Johnny in diesem beinahe endlosen Sommer des Jahres 1975 besuchten, hatte sich Dave am wenigsten verändert. Sein Haar wies ein paar graue Stellen mehr auf, aber das war alles. »Na, wie geht es uns denn wirklich?« fragte Dave, nachdem sie die üblichen Höflichkeiten ausgetauscht hatten. »Oh, gar nicht so schlecht«, sagte Johnny. »Ich darf allein gehen, wenn ich's noch nicht übertreibe. Ich kann schon 6 Züge im Pool schwimmen. Manchmal bekomme ich Kopfschmerzen, sogar mörderische, und die Ärzte sagen, dass ich damit noch eine Weile leben muss, vielleicht den Rest meines Lebens.« »Darf ich eine persönliche Frage stellen?« »Wenn Sie wissen wollen, ob ich noch einen hochkriege«, sagte Johnny grinsend, »ganz eindeutig.« »Das ist schön zu wissen. Aber eigentlich wollte ich mich nach Ihrer Finanzlage erkundigen. Können Sie das alles bezahlen?« Johnny schüttelte den Kopf. »Ich bin nun schon fast 5 Jahre in diesem Krankenhaus. Kein anderer als Rockefeller könnte das bezahlen. Meine Eltern haben mir irgendwie staatliche Hilfe verschafft. Außergewöhnliche Notlage oder so.« Dave nickte. »Das Extraordinary Disaster Programm, dachte ich mir. Aber wie hat man das staatliche Krankenhaus von Ihnen ferngehalten? Das ist nämlich ein Loch.« »Oh, dafür haben Dr. Wysack und Dr. Brown gesorgt. Sie sind auch weitgehend dafür verantwortlich, dass ich schon wieder so weit bin. Ich war ein Versuchskaninchen, hat Dr. Wysack gesagt. Wie lange können wir diesen komatösen Mann vor dem völligen Verfall bewahren? Die Krankengymnasten haben die letzten 2 Jahre meines Komas an mir gearbeitet. Ich habe Mega-Vitaminspritzen bekommen. Mein Arsch sieht immer noch aus, als hätte er Windpocken. Nicht, dass sie damit gerechnet hätten, dass ich je einmal etwas zu dem Projekt beisteuern könnte. Ich wurde praktisch vom Tag meiner Einlieferung an als hoffnungsloser Fall angesehen. Wysack sagte mir, was er und Brown mit mir gemacht haben, heißt aggressive Lebenserhaltung. Er glaubt, das könnte eine Antwort auf die laut gewordene Kritik sein, das Leben zu erhalten, wenn alle Hoffnung auf Genesung aufgegeben wurde. Jedenfalls hätten sie nicht weiter an mir herumdoktern können, wenn ich ins staatliche Krankenhaus gekommen wäre. Und daher haben sie mich hier behalten. Wie auch immer, irgendwann einmal wären sie mit mir fertig gewesen und dann wäre ich ins staatliche Krankenhaus gekommen. Wo das Höchste an Behandlung darin bestanden hätte, sie alle 6 Stunden umzudrehen, damit sie sich nicht wund liegen, sagte Dave, und wenn sie 1980 aufgewacht wären, dann wären sie ein Pflegefall gewesen. »Ich glaube, ich wäre so oder so ein Pflegefall gewesen«, sagte Johnny. Er schüttelte langsam den Kopf. »Ich glaube, wenn mir jemand noch eine einzige Operation vorschlägt, werde ich verrückt. Ich werde trotz allem einen Hinken behalten und ich werde den Kopf niemals ganz nach links drehen können.« »Wann lassen Sie sie raus?« »In 3 Wochen, so Gott will.« »Und was dann?« Johnny zuckte mit den Schultern. »Ich denke, ich werde nach Hause gehen, nach Pownall. Meine Mutter wird eine Weile in Kalifornien sein, eine religiöse Sache. Dad und ich können die Zeit nutzen, uns wieder aneinander zu gewöhnen. Ich habe einen Brief von einem der großen Literaturagenten in New York bekommen. Nun, nicht gerade von ihm, von einem seiner Mitarbeiter. Sie glauben, dass ich aus meinem Fall vielleicht ein Buch machen ließe? Ich dachte, ich versuche einmal 2 oder 3 Kapitel und ein Exposé zu schreiben. Vielleicht können der Bursche oder sein Assistent es verkaufen. Das Geld käme mir sehr gelegen, ohne Flachs.« »Haben sich auch andere Medien für Sie interessiert?« »Naja, der Bursche von den Daily News und Bangor, der die ursprüngliche Story Bright, er ist gut.« »Er möchte mich in Pownall besuchen, wenn das hier überstanden ist, und einen Leitartikel schreiben. Ich mag den Kerl zwar, aber ich habe ihn erst mal hingehalten. Für mich ist da kein Geld zu holen, und ich sage ganz offen, dass ich es vor allem darauf abgesehen habe. Ich würde weiterhin meine wahre Geschichte erzählen, wenn ich 200 Piepen dafür bekommen würde. Die Ersparnisse meiner Eltern sind aufgebraucht. Sie haben den Wagen verkauft und sich eine Rostbeule genommen. Dad hat eine 2. Hypothek auf das Haus aufgenommen, obwohl er daran hätte denken sollen, es zu verkaufen, sich zur Ruhe zu setzen und von den Zinsen zu leben.« »Haben Sie auch schon mal daran gedacht, wieder zu unterrichten?« Johnny sah überrascht auf. »Ist das ein Angebot?« »Na, gehackte Leber ist es jedenfalls nicht.« »Ich bin Ihnen sehr dankbar«, sagte Johnny, »aber bis September werde ich dazu nicht imstande sein, Dave.« »Ich habe nicht an September gedacht. Sie erinnern sich sicher noch an Sarahs Freundin Anne Strafford?« Johnny nickte. »Nun, sie ist jetzt Anne Beattie und wird im Dezember ein Baby bekommen. Wir brauchen also einen Englischlehrer für das 2. Semester. Leichter Stundenplan, 4 Klassen, eine Freistundenaufsicht für die Seniorschüler, 2 Freiperioden. »Machen Sie ein festes Angebot, Dave?« »Fest.« »Das ist verdammt gut von Ihnen«, sagte Johnny heiser. »Ah, zum Teufel damit«, sagte Dave leichthin. »Sie waren ein verdammt guter Lehrer.« »Kann ich ein paar Wochen Bedenkzeit haben?« »Wenn Sie wollen, bis zum 1. Oktober«, sagte Dave. »Ich denke, Sie hätten dann auch noch Zeit, an Ihrem Buch zu arbeiten, falls es erfolgsversprechend aussieht.« Johnny nickte. »Vielleicht mögen Sie nicht zu lange in Pownall bleiben«, sagte Dave. »Es wird Ihnen vielleicht ungemütlich vorkommen.« Worte stiegen in Johnnys Kehle auf und er würgte sie hinunter. »Nicht zu lange, Dave. Sehen Sie, meine Mutter ist gerade dabei, sich das Gehirn rauszupusten. Sie nimmt nur kein Gewehr dazu, sie wird einen Schlaganfall haben. Noch vor Weihnachten wird sie tot sein, wenn mein Vater und ich sie nicht dazu bringen können, wieder ihre Medizin zu nehmen. Und ich glaube nicht, dass uns das gelingt. Und ich bin ein Teil davon. Wie sehr, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich will es auch nicht wissen.« Stattdessen sagte er, »Ach, Neuigkeiten kommen rum, was?« Dave zuckte mit den Schultern. »Ich weiß von Sarah, dass ihre Mutter Schwierigkeiten hatte, damit fertig zu werden. Sie wird darüber hinwegkommen, Johnny. Denken Sie derweil darüber nach.« »Das werde ich. Ich sage Ihnen sogar schon jetzt ein zögerndes Ja. Es wäre schön, wieder zu unterrichten, wieder ein normales Leben zu führen.« »Sie sind mein Mann«, sagte Dave. Nachdem er gegangen war, legte sich Johnny aufs Bett und sah zum Fenster hinaus. Er war sehr müde. Ein normales Leben zu führen, irgendwie glaubte er nicht daran, dass dies je wieder geschehen konnte. Er spürte, wie seine Kopfschmerzen anfingen. Die Tatsache, dass Johnny Smith mit einem gewissen Extra aus dem Koma erwacht war, gelangte schließlich doch in die Zeitung. Unter dem Namen von David Bright als Verfasser kam sie auf Seite 1. Der Artikel erschien weniger als eine Woche, bevor Johnny aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Er war bei der Krankengymnastik, wo er auf dem Rücken auf einer Matte lag. Auf seinem Bauch lag ein 12 Pfund schwerer Medizinball. Seine Krankengymnastin, Eileen McGone, stand über ihm und zählte, wie oft er sich aufrichtete. Er sollte es 10-mal schaffen und momentan mühte er sich mit Nummer 8 ab. Schweiß strömte ihm übers Gesicht, die Narben am Hals traten hellrot hervor. Eileen war eine kleine, gemütliche Frau mit einem Körper wie ein Peitschenstrang, einem Wust prächtigen roten Lockenhaars und dunkelgrünen Augen mit haselnussbraunen Flecken. Manchmal nannte Johnny sie mit einer Mischung aus Zorn und Belustigung den kleinsten Marine DI der Welt. Sie hatte befohlen, verlangt und gefordert und so aus einem bettlägerigen Patienten, der kaum ein Glas Wasser halten konnte, einen Mann gemacht, der ohne Krücken gehen konnte, der 3 Klimmzüge hintereinander machen und den Swimmingpool des Hauses in 53 Sekunden einmal umschwimmen konnte. Nicht gerade olympische Zeit, aber auch nicht schlecht. Sie war unverheiratet und wohnte in einem großen Haus in der Altstadt, Center Street, welches sie sich mit 4 Katzen teilte. Sie war hart wie Granit und akzeptierte kein Nein als Antwort. Johnny kippte nach hinten. »Nein«, keuchte er. »Oh, ich glaube nicht, Eileen.« »Hoch, Junge!« rief sie mit schriller, auf sadistische Weise humorvoller Stimme. »Auf, auf! Nur noch 3, dann können Sie eine Coke haben!« »Wenn Sie mir einen 10-Pfund-Ball geben, bekommen Sie sogar noch 2 mehr.« »Der 10-Pfund-Ball wird als das größte Zäpfchen der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde eingehen, wenn Sie nicht noch 3 weitere machen. Auf!« brüllte Johnny und hiefte sich zu Nummer 8 hoch. Er fiel zurück, dann machte er noch einen. »Großartig«, rief Eileen. »Nochmal, nochmal!« brüllte Johnny und richtete sich zum 10. Mal auf. Er sank auf die Matte und ließ den Medizinball fortrollen. »Ich habe mir einen Bruch gehoben. Macht Sie das glücklich? Meine sämtlichen Eingeweide sind lose. Sie kullern in meinem Inneren herum. Ich werde Sie verklagen, Sie verfluchte Harpie!« »Himmel, was für ein Baby«, sagte Eileen und hielt ihm die Hand hin. »Das ist gar nichts verglichen mit dem, was ich beim nächsten Mal für Sie habe.« »Vergessen Sie's«, sagte Johnny. »Beim nächsten Mal werde ich nur eines machen, nämlich schwimmen.« Er sah sie an und sein Gesicht nahm einen überraschten Ausdruck an. Er drückte ihre Hand zusammen, bis es beinahe weh tat. »Johnny, was ist denn ein Krampf?« »Oh, Himmel«, sagte Johnny sanft. »Johnny?« Er hielt immer noch ihre Hand und sah ihr mit einem abwesenden, verträumten Ausdruck ins Gesicht, der sie nervös machte. Sie hatte schon einiges über Johnny Smith gehört, Gerüchte, die sie mit dem ihr eigenen dickköpfigen schottischen Pragmatismus abgetan hatte. Da war die Geschichte, dass er vorhergesagt hatte, Marie Michauds Jungen würde es wieder gut gehen, noch bevor die Ärzte sicher gewesen waren, ob sie die Operation riskieren wollten. Ein anderes Gerücht hatte etwas mit Dr. Wysack zu tun. Man behauptete, Johnny habe ihm gesagt, seine Mutter sei nicht tot, sondern lebe unter einem anderen Namen irgendwo an der Westküste. Was Eileen McGone anbelangte, waren diese Geschichten Augenwischerei, auf einer Stufe mit den Wahre-Geschichten-Magazinen und den bittersüßen Liebesromanen, die viele Schwestern auf den Stationen lasen. Aber die Art und Weise, wie er sie jetzt ansah, machte ihr Angst. Es war, als würde er in sie hineinsehen. »Johnny, alles okay?« Sie waren allein im Therapieraum, die große Doppeltür mit den Milchglasscheiben, die zum Swimmingpool führte, war geschlossen. »Meine Güte«, sagte Johnny, »Sie sollten lieber...« »Ja, es ist noch Zeit. Gerade so.« »Wovon reden Sie?« Da kam er wieder zu sich, er ließ ihre Hand los, aber er hatte sie so festgehalten, dass weiße Abdrücke zurückblieben. »Rufen Sie die Feuerwehr an«, sagte er. »Sie haben vergessen, den Brenner abzustellen. Die Gardinen fangen Feuer.« »Was?« »Der Brenner hat das Geschirrtuch entzündet und das Geschirrtuch die Gardinen«, sagte Johnny ungeduldig. »Beeilen Sie sich und rufen Sie an, oder wollen Sie etwa, dass Ihr Haus niederbrennt?« »Johnny, Sie können nicht wissen. Vergessen Sie, was ich nicht wissen kann«, sagte Johnny und packte sie am Ellbogen. Er rüttelte sie auf und sie gingen zu den Doppeltüren hinüber. Johnny hinkte stark mit dem linken Bein, wie immer, wenn er müde war. Sie durchquerten das große Schwimmbad, ihre Schuhe hallten hohl auf den Fliesen, dann betraten sie den Flur im ersten Stock und von dort die Schwesternstation. Dort tranken zwei Schwestern Kaffee, eine dritte telefonierte und erzählte jemand am anderen Ende, wie sie ihre Wohnung neu eingerichtet hatte. »Wollen Sie anrufen oder soll ich?«, fragte Johnny. Eileens Kopf war ein Wirbelwind. Als ledige Frau hatte sie sich an eine feste morgendliche Routine gewöhnt. Sie war aufgestanden und hatte sich ein Ei gekocht, während sie eine ganze Grapefruit ungezuckert gegessen hatte, sowie eine Schüssel Müsli. Nach dem Frühstück hatte sie sich angezogen und war ins Krankenhaus gefahren. Hatte sie den Brenner abgestellt? Natürlich hatte sie das getan. Sie konnte sich zwar nicht genau daran erinnern, dass sie es getan hatte, aber es gehörte zu ihren festen Gewohnheiten. Sie musste ihn abgestellt haben. »Wirklich, Johnny, ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen. Okay, dann ich.« Sie waren in der Schwesternstation, einer verglasten Kabine, die mit drei Stühlen und einer Kochplatte möbliert war. Der kleine Raum wurde von der Rufanlage beherrscht, Reihen kleiner Lichter, die aufleuchteten, wenn ein Patient den Rufknopf drückte. Gerade leuchteten drei. Die beiden Schwestern tranken weiter ihren Kaffee und unterhielten sich über einen Arzt, der betrunken im Benjamins aufgetaucht war. Die dritte unterhielt sich offenbar mit ihrer Kosmetikerin. »Entschuldigen Sie, ich muss telefonieren«, sagte Johnny. Die Schwester deckte die Sprechmuschel mit einer Hand zu. »Im Vorraum ist ein Münztelefon.« »Danke«, sagte Johnny und nahm ihr den Hörer aus der Hand. Er drückte eine der freien Leitungen und wählte die Null. Er bekam ein Besetzzeichen. »Was ist denn mit diesem Ding los?« »Hey«, rief die Schwester, die mit ihrer Kosmetikerin gesprochen hatte, »was bilden Sie sich verdammt nochmal eigentlich ein? Geben Sie das her!« Johnny erinnerte sich, dass er sich in einem Krankenhaus mit eigener Telefonzentrale befand und wählte die 9, um eine Verbindung nach draußen zu bekommen, dann wieder die 0. Die unterbrochene Schwester, deren Wangen zornesrot leuchteten, griff nach dem Hörer. Johnny stieß sie weg. Sie wirbelte herum, sah Eileen und ging einen Schritt auf sie zu. »Eileen, was ist denn mit diesem Irren los?«, fragte sie aufgebracht. Die beiden anderen Schwestern hatten die Kaffeetassen abgestellt und sahen Johnny mit offenem Mund an. Eileen zuckte unbehaglich mit den Schultern. »Ich weiß nicht, er hat einfach Vermittlung?« »Hallo, ich möchte einen Brand in Old Town melden«, sagte Johnny. »Können Sie mir die Nummer sagen, die ich wählen muss?« »He«, sagte eine der anderen Schwestern, »wessen Haus brennt?« Eileen trat nervös von einem Bein aufs andere. »Er behauptet meins.« Die Schwester, die ihrer Kosmetikerin von ihrer Wohnung erzählt hatte, zuckte erschrocken zurück. »Oh mein Gott, es ist dieser Bursche«, sagte sie. Johnny zeigte auf die Rufanlage, wo jetzt 5 oder 6 rote Lämpchen leuchteten. »Warum sehen Sie nicht nach, was diese Leute wollen?« Die Vermittlung hatte inzwischen die Verbindung mit der Feuerwehr von Old Town hergestellt. »Mein Name ist John Smith und ich muss einen Brand melden. Es ist, Er sah Eileen an. »Ihre Adresse.« Einen Moment lang glaubte Johnny, dass sie es ihm nicht sagen würde. Sie bewegte den Mund, brachte aber nichts heraus. Die beiden Kaffeetrinkerinnen hatten ihre Tassen im Stich gelassen und sich in die hinterste Ecke der Station zurückgezogen. Sie tuschelten miteinander wie Schulmädchen auf dem Klo. Ihre Augen waren weit aufgerissen. »Sir?«, fragte die Stimme am anderen Ende der Leitung. »Na los«, sagte Johnny, »wollen Sie, dass Ihre Katzen gegrillt werden?« 624 Center Street«, sagte Eileen widerstrebend. »Johnny, Sie sind ausgeflippt.« Johnny wiederholte die Adresse in den Telefonhörer. »Das Feuer ist in der Küche.« »Ihr Name, Sir?« »John Smith. Ich rufe vom Eastern Maine Medical Center in Bangor an.« Darf ich fragen, woher Sie diese Information haben? Da müssen wir bis heute Abend telefonieren. Meine Information ist korrekt. Und jetzt löschen Sie! Er knallte den Hörer hin. Und er hat gesagt, dass Sam Wyseks Mutter immer noch... Sie verstummte und sah Johnny an. Einen Augenblick spürte er, wie sie ihn alle ansahen. Ihre Blicke lagen wie winzige, heiße Gewichte auf seiner Haut. Und er wusste, was daraus werden würde, und sein Magen drehte sich um. Aline, sagte er. Was? Haben Sie eine Freundin nebenan? Ja. Bert und Janice wohnen nebenan. Ob einer von Ihnen zu Hause ist? Wahrscheinlich Janice, ja. Warum rufen Sie sie nicht an? Aline nickte und verstand plötzlich, worauf er hinaus wollte. Sie nahm ihm den Hörer aus der Hand und wählte eine 827er-Nummer. Die Schwestern standen dabei und sahen gespannt zu, als hätten sie durch Zufall eine besonders spannende Fernsehsendung eingeschaltet. »Hallo, Jan, ich bin's, Aline. Bist du in der Küche? Würdest du mal aus dem Fenster schauen, ob bei mir drüben alles in Ordnung ist?« »Nun, ein Freund von mir behauptet, das werde ich dir erzählen, wenn du nachgesehen hast, okay?« Aline errötete. »Ja, ich warte.« Sie sah Johnny an und wiederholte, »Sie sind ausgeflippt, Johnny.« Die Pause schien endlos zu dauern, dann begann Aline wieder zu lauschen. Sie lauschte sehr lange und sagte dann in merkwürdig gedämpftem Tonfall, der sogar nicht an ihren sonstigen erinnerte, »Nein, das ist schon in Ordnung, Jan. Sie sind bereits verständigt. Nein, ich kann dir das jetzt so nicht erklären. Ich erzähl dir später alles ganz genau.« Sie sah Johnny an. »Ja, du hast recht. Es ist schon merkwürdig, wieso ich das wissen konnte. Aber ich kann es dir erklären. Jedenfalls denke ich, dass ich es kann. Wiederhören.« Sie legte den Hörer auf. Alle sahen sie an, die Schwestern mit unverhüllter Neugier, Johnny lediglich mit stumpfer Gewissheit. »Jan hat gesagt, dass Rauch aus meinem Küchenfenster quillt«, sagte Aline, und alle drei Schwestern seufzten unisono. Ihre aufgerissenen und irgendwie vorwurfsvollen Augen sahen Johnny an. Blicke von Geschworenen, dachte Johnny. »Ich sollte jetzt nach Hause gehen?«, sagte Aline. Aus der resoluten, anpeitschenden, positiven Krankengymnastin war eine verängstigte kleine Frau geworden, die sich Sorgen um ihr Haus, ihre Katzen und sonstigen Sachen machte. »Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Johnny. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht geglaubt habe, aber...« Sie fing an zu weinen. Eine der Schwestern wollte zu ihr gehen, aber Johnny war vor ihr da. Er legte einen Arm um sie und führte sie auf den Flur hinaus. »Sie können es tatsächlich«, flüsterte Aline, »was Sie gesagt haben.« »Gehen Sie jetzt«, sagte Johnny. »Ich bin sicher, dass alles gut werden wird. Es wird Rauch und einige kleine Wasserschäden geben, das ist alles. Dieses Filmplakat von Butch Cassidy und Sundance Kid werden Sie allerdings verlieren, glaube ich. Aber das ist alles.« »Ja, gut. Danke, Johnny. Gott segne Sie.« Sie küsste ihn auf die Wange und trottete dann den Flur entlang. Sie drehte sich noch einmal um, und ihr Gesichtsausdruck verriet abergläubische Furcht. Die Schwestern standen an der Glasscheibe der Schwesternstation aufgereiht und sahen ihn an. Plötzlich erinnerten sie ihn an Krähen auf einer Telefonleitung, Krähen, die auf etwas Helles und Glänzendes herabstarren, das man picken und zerreißen konnte. »Los, kümmern Sie sich um Ihre Patienten«, sagte er schroff, und sie zuckten beim Klang seiner Stimme zurück. Er hinkte den Flur entlang zum Fahrstuhl und ließ sie stehen, damit sie anfangen konnten zu tratschen. Er war müde, seine Beine taten weh, seine Hüftgelenke fühlten sich an, als wären Glasscherben darin. Er wollte ins Bett.